seiner Häuser stand herum das verstörte Bürgertum. Und als der mephitische Zug durch den Schutt die Tafeln trug, treten aus dem braunen Haus schweigend sechs Gestalten aus. Und es kommt der Zug zum Halten, neigen sich die sechs Gestalten und gesellen sich dem Zug, der die alten Tafeln trug. Und sie fahren in sechs Karossen, alle sechs Parteigenossen, durch den Schutt und alles schrie Freiheit und Demokratie. Knochenhand am Peitschenknauf fährt die Unterdrückung auf. In einem Panzerkern fährt sie dem Geschenk der Industrie. Groß begrüßt im rastigen Tank fährt der Aussatz, er scheint krank. Schämig zupft er sich im Winde, hoch zum Kinn die braune Binde. Hinter ihm fährt der Betrug, schwenken einen großen Krug Freibier. Müsst nur draus zu saufen, eure Kinder ihm verkaufen. Alt wie das Gebirge, doch unternehmend immer noch fährt die Dummheit mit dem Zug, lässt kein Auge vom Betrug. Hängen überm Wagenbord mit dem Arm fährt vor der Mord. Wohlig räkelt sich das Vieh, singt wie Dream of Liberty. Zittrig noch vom gestrigen Schock fährt der Raub dann auf. Im Rock eines Junkers Feldmarschall, auf dem Schoß einen Erdball. Aber alle die sechs Großen, Eingesessenen, Gnadelosen, alle nun verlangen sie Freiheit und Demokratie. Holpernd hinter den sechs Plagen fährt ein Riesentotenwagen. Drinnen liegt, man sieht's nicht recht, es ist ein unbekannt Geschlecht. Und ein Wind aus den Ruinen singt die Totenmesse ihnen, die der einst gesessen hatten, ihren Häusern. Große Ratten schlüpfen aus gestürzten Gassen, folgen diesem Zug in Massen, hoch die Freiheit piepsen sie. Freiheit und Demokratie, Demokratie, Demokratie, Demokratie, Demokratie, Demokratie, Demokratie, Demokratie, Demokratie, Demokratie.